Der Landgraf weint, es rührt ihn mein Gesang. Ich lass es lieber gehen, sonst wird der Mann mir krank. O Wolfram, denk dir, was mir ist passiert. Na was denn? Elisabeth hat sich zu Tode lamentiert. Man sah es wohl der Ärmsten an, das bald mit ihr vorbei. 4 Schluchzer und 5 Ächzer und sie seufzte sich entzwei. Oh mein, oh mein. Erblichen ist die beste aller Seelen. Sie starb gefasst und lässt sich dir empfehlen. Das Morgenrot erhebt sich schon recht munter. Doch sieh, wer wackelt dort den Berg herunter? Der Wanderer macht gar eine finstere Jammermine. Er scheint mir eine Slivovitz-Ruine. Ist's möglich? Kruzidirken? Kriminäser, er ist's. Es ist mein Freund Tannhäser. Oh, nenn den Namen nicht um alles in der Welt. Man preist ihn würdig nur in Lerchenfeld. Doch diese rote Nase und das lange Ohr, Wolfram, du bist's. Du schaust noch grad so blöd aus wie zuvor. Du scheinst vom Dusel etwas mir befangen. Mir ist es miserabel schlecht ergangen. Ich will dir alles sagen, altes Haus. Doch trink erst einen, sonst hältst du's nicht aus. Dankeschön. Prost! Prost! Des Landgrafen Urteilsspruch war kannibalisch, die mir diktierte Strafe musikalisch. Gemissbraucht hab ich den mir innewohnenden Tenor, drum verbannt er mich, bis ich den letzten Ton verlor. So ausgewiesen sucht ich Engagement bei einer Bühne, wo man Opern gibt allein, und zwar, wo man die Zukunftsoper kultiviert, weil man bei der am schnellsten seine Stimme ruiniert. Man nahm mich freudig an, ob meines Atems Länge und meiner Lunge Kraft für derlei Art Gesänge. In Mozarts Zauberflöte wollte ich debütieren. Wer Stimme hat, muss als Tamino reissieren. Diese Bildnis ist bezaubernd schön, wie noch kein Auge je gesehen. Ich fühle es, ich fühle es. Doch weh, statt diesen Melodien, die zum Herzen dringen, musste ich in einer Zukunftszauberflöte singen. Da hieß es, dies Bild ist bezaubernd schön, wie noch kein Auge sehen. Dies Bild ist bezaubernd schön, wie noch kein Auge sehen. Ich fühle es, ich fühle es, ich fühle es, ich fühle es. Ich fühle es, ich fühle es, ich fühle es. Du Arme! Drauf hieß es, dass ich Maxim Freischütz singen solle. Und gleich gab man mir Singparty und Rolle. Doch war's von Weber nicht, o Richtung des Geschmacks. Was ich in Händen hielt, das war ein Zukunftsmax. Da hieß es nicht, durch die Wälder, durch die Auen, zog ich leichten Sinns dahin. Alles, was ich konnte erschauen, war des sichern Rohres Gewinn. Alles, was ich konnte erschauen, war des sichern Rohres Gewinn. Nein, da hieß es ganz anders, es lautete, durch die Wälder, durch die Auen, zog ich leichten Sinn. So ging's und ging es fort. Ich schrie im Übermaß. Ich sang drauf los, wusst selber oft nicht was. Und trotzdem hab ich doch die Stimme nicht verloren. Doch ward mir endlich bang für meine Ohren. Posaunen, Bombardons, Trompeten und Tondam. Da heißt's, das reißt das stärkste Trommelfell ja endlich zusammen. Mag zürnen mir der Landgraf, wie er will. Ich halte es nicht mehr aus. Was zu viel ist, ist zu viel. Wenn sich das weiter fortspinnt in die Länge, so kommt's am Ende gar noch auf die Volksgesänge. Wie soll der Mensch das aushalten mit den Lungen? Wenn's draußen beim Heuring nicht mehr wie früher wird gesungen. Ich bitt, Herr Hauptmann, bitt recht schön, geht's los, uns mich auf Urlaub gehen. Wenn's dann heißen wird, ich bitt, Herr Hauptmann, bitt recht schön, lass uns mich auf Urlaub gehen, lass mich auf Urlaub gehen, lass mich auf Urlaub gehen. Zuhören tut die Brust mir weh. Fest entschlossen steig ich wieder in das Reich der Venus nieder. Froh ertönen dort Gesänge und der Wonne heitre Klänge. Hier oben ward mir mein Tenor vergelt. So sing ich unten in der Feenwelt. Mich rührte Schlag, Apoplexia genannt. O Heinrich! Sei nicht so hirnverbrannt. Lass mich! Hier war's, mitten in diesem Kessel drin, wo ich hinabgefahren damals bin und wo ich auffuhr, als ich ausgerissen. Hier ruf ich sie, sie wird mich hören müssen. O Venus, herrlichster von allen Engeln, ich komme, um mich wieder bei dir anzuschlängeln. Ich weiß, mir lächelt wieder dein Gesicht, denn alte Liebe rostet niemals nicht. Hier winnen wir den Jungfernkranz mit falschem blauer Seide. Hörst du, sie winden mir den Jungfernkranz, es steigt herauf ein rosenfarbener Glanz. Die Erde wackelt unter meinen Füßen. Leb wohl, Wolfram! Ich lass alle grüßen. O Heinrich, bleib! In meines Herzens Nöten beschwör ich dich beim Schnurrbart des Propheten. Die Venus lass, sie werde dir gestohlen. Du bleibst oder der Teufel soll dich holen. Lass ab von mir, ich komme, bin schon da. Es lebe Venus, viva, hoch, hurra! Ah, köstlich, apropos, er ist gebrellt, der Leichenzug kommt gerade wie bestellt. Was ist das? Welch schauerliche Mahnung! Es fasst mich eine zentnerschwere Ahnung. Das heute, früher folgte sanfte Scheiden Elisabeths nach langem, schweren Leiden. Beehr ich mich mit traurigem Verneigen dir statt des Badezettels anzuzeigen. Elisabeth! Um dich ist sie gestorben. Die Liebe hat die Gesundheit dir verdorben. Sie ist erlegen der Verzweiflungssturm. Sie weinte sich zu Tod. Das arme Wurm! Elisabeth, du unschuldige Person, dein Opfer packt mich bei der Ambition. Ich folg dir in die Gruft zu deinen Ahnen. Und dich, Frau Venus, lass ich drunten lahmen. Du kühlen schon, so töte diesen zweiten Bariton. Bariton. Oh, lasst ihn doch gewähren, um mich braucht ihr euch nicht zu scheren. Wer so wer so wie ich verschuldet und trotzdem noch kann singen, ist so leicht nicht umzubringen. Ich folge dir, du weißgewaschner Maid, es ist ja ohnehin Schlafenszeit. Lebt wohl, ihr beide, und habt noch recht viel Freude. Lebt wohl, auf ewig lebt wohl, auf ewig lebt wohl, lebt wohl. Lebet wohl, auf ewig lebet wohl. Allgerechte Götter, woher das Donnerwetter? Bonjour, Messieurs, ich bin der liebe Göttin und trete gnädig an dieses Trauerbett hin. Die Liebe dieses Fräuleins rührt mich tüchtig und ich bin wirklich gar nicht eifersüchtig. Erwache! versuchen mögen sie, sich zu ergötzen und ihre Liebe wieder fortzusetzen. Doch die Bedingung spreche ich als Gebot. Beim ersten Streit seid gleich ihr wieder tot. Nicht streiten sollen sie, da ruf sie lieber nicht zurück ins Leben. Ein Ehestand ohne Streitigkeit, wo soll's denn sowas geben? Lebt wohl denn und beherzigt diese Lehre. Ich mach mein Kompliment und hab die Ehre. Tannhäuser. Elisabeth. Bussi. Bussi. Als Verlobte empfehlen sich, ich als Onkel verkünde die Geschichte. Heinrich Tannhäuser und Elisabeth, bürgerliche Landgrafensnichte. Was geht?